meine Dame. Die Verzeichnis ist jedes von den Schönen, die mein Herr bisher liebte. Eine Geste für ihn, das ich führe. Schauen Sie nur und lesen mit mir. Schauen Sie nur und lesen mit mir. In Italien 640. Hier in Deutschland 230. In Frankreich und 90 im Orient, aber in Spanien, ja, in Spanien schon 1003. Und der Innenbahnmädchen, Dienerinnen, die vom Städtchen, auch Gräfinnen, Baronessen, Herzoginne und Prinzessin, Frauen sind von jedem Stande, jeder Form ab junger Bald, jeder Form ab junger Bald. In Italien 640, hier in Deutschland 230 und in Frankreich 90 im Orient, aber in Spanien, ja, in Spanien schon 1003. Und der Innenbauern, Mädchen, Dienerinnen, die vom Städtchen, auch Elfinien, Baronessen, Herzoginnen, Prinzessin, Frauen, das von jedem Stande, jeder Form ab junger Bald, jeder Form ab junger Bald. Doch die Kleine, ja die Kleine, ja die Kleine.